deutschen Spieler bahnen sich einen Weg durch die Zuschauer, die den Zugang zum Innenraum eng flankieren. Die deutschen Spieler sind begrüßt wie die Engländer im Mittelfeld angelangt. Das Publikum erhebt sich, man hört die Nationalhymne. Und drüben ruhten die Bälle derweil. Die englischen Spieler hörten stillstehend wie die Deutschen die deutsche Hymne an. Jetzt wird die deutsche Mannschaft von den Fotografen bedrängt. Die Engländer haben ja inzwischen Zeit gehabt, sich ausreichend fotografieren zu lassen. Die Deutschen müssen jetzt noch dem Trommelfeuer der Operateure standhalten. Der Unparteiische ist noch nicht auf dem Feld zu sehen. Die allgemeine Aufmerksamkeit richtet sich viel mehr auf das Tor, das die Engländer bezogen haben. Es ist das Tor zur Havelseite hin, wo sie ihre Probeschüsse vorführen. Alles spät, angespannt hinüber. Man will gleich viel von den sagenhaften Fußballkünsten der Engländer schon bei diesen Probestößen entdecken. Die Arbeit der Fotografen ist beendet. Die Deutschen beziehen das Tor drüben unter der Podbielski-Eiche. Kress muss ein paar Probestöße der deutschen Stürmer halten. Das Heer der Fotografen wandert noch einmal hinüber zum englischen Tor. Der Unparteiische ist immer noch nicht zu sehen. Jetzt scheint der Unparteiische das Spielfeld zu betreten. Ja, mit einem nagelneuen Ball unter dem Arm langt der Unparteiische auf dem Spielfeld an, ruft die Linienwächter zusammen und gibt Anordnungen. Die beiden Hoffmänner versuchen zu kombinieren. Richard Hoffmann ist eben den Ball losgeworden an den rechten englischen Läufer. Der Ball geht zum Rechtsaußen von Deutschland rüber. Kombination Bergmeier und Pöttinger. Wir sind immer noch in der englischen Hälfte. Der Ball geht aus und Deutschland dürfte Einwurf haben. Wir sind etwa in der Mitte der englischen Hälfte. Einwurf. Mantel, der rechte Läufer wirft zu Pöttinger, der gibt zu Bergmeier. Bergmeier gibt zurück zu Mantel. Mantel schlägt zur Mitte. Kuzorra ist da, gibt zurück zum Läufer Leyenberger. Der deutsche Sturm immer noch im Angriff auf das englische Tor. Aber jetzt ist der rechte englische Verteidiger dazwischen gesprungen und hat den Ball weit ins Feld zurückgeschlagen. Der englische Mittelstürmer am Ball, aber Leyenberger ist auf dem Posten und rettet für Deutschland Sturm. Deutschland Sturm im Angriff. Der Ball geht nach rechts außen zu Bergmeier. Der gibt zur Mitte, zu Pöttinger. Pöttinger hat eine Karambolage mit einem englischen Verteidiger. Der englische Verteidiger liegt am Boden, kann sich nicht erheben. Seine Kameraden, Unparteiische und ein Samariter sind dabei, ihn auf die Beine zu heben. Eine sehr aussichtsreiche Position für den deutschen Sturm, die durch diese Karambolage zunichte gemacht worden ist. In der Hitze des Gefechtes hat niemand feststellen können, ob irgendeine Regelwidrigkeit vorliegt, aber wohl kaum. Auch die Engländer machen keinerlei Miene, gegen Pöttinger zu protestieren. 5 Meter vor der Strafraumlinie. Wunderschön getreten vor das Tor. Die Engländer köpfen den hohen Ball sicher und ohne einen Deutschen herankommen lassen sie ins Feld zurück. Sofort gibt Heidkamp den Ball auffangend zum Rechtsaußen Bergmeier. Bergmeier kämpft mit dem rechten englischen Beck. Der Engländer gibt den Ball ins Aus. Es ist Einwurf für Deutschland. Rechte Engländerbeck heißt Strange. Einwurf, Bergmeier wirft 12 Meter vor der Eckfahne, wirft zu Kuzorra, der zurückgegangen ist. Kuzorra gibt zu Heidkamp zurück. Der Meraner tankt auf das Tor los. Goodale ist zur Stelle und wehrt ab. Bergmeier läuft Flanke, flankt exakt auf den Elfmeterpunkt. Volley Schuss, Tor! Goal! Goal! Hoffmann! Erster Kampf Deutschland-England im deutschen Stadion zu Berlin. Hier sind alle deutschen Sender. Der Kampf steht in der zweiten Halbzeit. 5 Minuten nach Beginn der zweiten Hälfte. 2-2. Eine Flanke von Bergmeier strich zum Elfmeterpunkt. Richard Hofmann wollte ihn volle aufnehmen, verpasst ihn, hält ihn aber dann doch und schießt flach in die linke Ecke. Bergmeier, Schuss, aus. Eine Vorlage Kuzoras zum rechten Flügel hin nahm Bergmeier auf. Er geht nicht die Linie entlang, sondern stößt steil nach innen auf das englische Tor zu. Schießt rechts am Pfosten vorbei. Hips, der englische Torwart im gelben Jersey, war aber zur Stelle und hätte wahrscheinlich den Ball gehalten, wenn er aufs Tor gegangen wäre. Er hatte sich ganz richtig platziert und gestellt. Die Deutschen weiter im Angriff. Stöttinger umdribbelt elegant den langen Jack. Sein Passball an der halblinken Hofmann erreicht dieser nicht. Das drängt ihn weg. Die Deutschen sind weiter im Angriff, jetzt auch technisch. Auch ganz auf der Höhe, aber im Sturmspiel halt nicht so ausgereift, wie wenn die englische Stürmerreihe zum Angriff vorgeht. Hoher Ball, Heidkamps nach vorn. Besorger versucht zu köpfen. Der Ball kommt zu Pöttinger zurück nach halb rechts. Gestoppt von Blackingsop. Heidkamp kämpft wieder. Heidkamp erreicht seine beste Form. Flacher Ball zu Leinberger. Schuss Leinbergers. Gehalten von Hip. Vergeblich greift Besorger an. Der Ball ist ins Feld zurückgegeben. Vor der Mittellinie erreicht ihn Jack. Jack gibt ihn zum Mittelstürmer Watson. Köpft ins Feld zurück. Jack ist zurückgegangen, dribbelt an zwei Leuten vorbei, dribbelt auch an Heidkamp vorbei. Gibt ausgezeichnet, genau zwischen beide deutsche Backs hindurch zum Mittelstürmer. Gress ist aus dem Tor geeilt, der Engländer wird gestoppt von Gress, nein, wird gestoppt von Schütz. Gress ist schneller am Ball als der angreifende englische Mittelstürmer Ross. Gegenangriff der Deutschen, weiter Abschlag von Schütz. Blackingsop macht eine Kiste, der Ball geht hoch zu Hoffmann aus München. Prallt vom Beck ab zum Mittelläufer Webster, ein kleiner, unauffälliger Spieler. Was ist? Nein, er hat nicht markiert. Ich glaube nicht, dass ein Engländer, englischer Professional markiert. Er hat ihn in den Rasen gestoßen, hat ihm der Fuß ein bisschen wehgetan. Spielt auch gleich weiter. Wahrscheinlich hat er gemeint, da der Richard Hofmann hat ihn bedrängt. Schiedsrichter gibt seltsamerweise Freistoß für England. Der Engländer war ganz unbehindert, schießt mit dem Fußspitze in den Grasboden, hinkt eine Zeit lang. Schiedsrichter entscheidet Freistoß für England. Angriff der linken deutschen Seite. Ein direkt aus der Luft genommener Vorlage von Hofmann geht zu dem Münchner, der zwar an dem rechten englischen Beck Goodell vorbei kann, aber den der Ball dann vom Fuß weg ausläuft. Jetzt ist Abstoß vom englischen Tor. Hip trifft mit weitem Anlauf. Bumm. Direkt aus die Flügel gibt er die Abstöße. Stopp. Kämpft mit dem rechten englischen Außenmann. Tritt ihn an, sodass der Ball ins Aus geht. Es ist Einwurf für Deutschland. Mantel wirft von links in der Mitte des deutschen Feldes.